Ja, dann auch von mir guten Abend erstmal. Und gut, ich sehe gerade, ich habe mich nicht an den Titel gehalten, der im Programm steht, aber läuft ungefähr aufs Gleiche raus. Ja, die große Entwertung ist ja ein Buch, was ich zusammen mit Ernst Lohhoff geschrieben habe. Ist letztes Jahr rausgekommen, wir haben relativ lange dran gearbeitet. Ist allerdings auch das Ergebnis einer Krisenanalyse, die wir schon lange betreiben, im Grunde seit den 80er Jahren. Wobei diese Analyse natürlich auch nicht einfach auf der Stelle getreten ist, sondern wir immer versucht haben, auch die aktuellen Entwicklungen zu reflektieren und das nicht nur auf der empirischen Ebene, sondern auch, was die immer wieder ein Zurück zu den Begriffen. Stimmen die Begriffe da eigentlich oder stimmt das theoretische Fundament zu der Analyse noch? Das war jetzt gerade in dem Buch ein ganz zentraler Punkt, dass wir uns nochmal sehr viel ausführlicher als die Jahre zuvor mit dem fiktiven Kapital beschäftigt haben. Was ist das fiktive Kapital? Ein Begriff, der bei Marx vorkommt, bei Marx allerdings analytisch nicht sehr genau ausgearbeitet ist, den wir für zentral halten, um die aktuelle Krise analysieren zu können. Dennoch ist es notwendig, diese Krise nicht einfach unter dem Gesichtspunkt des fiktiven Kapitals oder des Finanzkapitals zu betrachten, sondern eben dieses fiktive Kapital im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Ursachen, und die verorten wir, ich fasse das einfach nur mal ganz kurz zusammen, ich werde das gleich noch ausführen im Vortrag, die Ursachen der aktuellen Krise verorten wir eben nicht an den Finanzmärkten, nicht in der Spekulation, auch nicht in der Staatsverschuldung, sondern wir verorten sie in einer Strukturveränderung auf der Ebene der Basisstruktur des Kapitalismus, auf der Ebene des Realkapitals. Die Grundthese ist, dass der Kapitalismus ein Produktivitätsniveau erreicht hat, auf dem er seinen eigenen Zwängen gewissermaßen nicht mehr gerecht werden kann, auf dem er an seinen eigenen Zwängen scheitert. Diese Zwänge sind im Wesentlichen, oder der Grundzwang des Kapitalismus, die Verwertung. Ja, also immer weiter, immer mehr Kapital zu verwerten, immer mehr Kapital zu akkumulieren. Darauf hat ja auch Marx immer sehr viel Wert gelegt, das zu betonen. Vielleicht zum Einstieg nochmal eine kleine Erinnerung durch Zitate, die braucht ihr jetzt bitte nicht alle lesen ausführlich, das ist nur eine Illustration. Wie wurde auf den Kriseneinbruch von 2008 reagiert, bis heute mit dem Credo, wir müssen sparen. Ja, also das Credo war, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen. Da gab es dann die Figur der schwäbischen Hausfrau, die von allen möglichen Seiten bemüht wurde. Also hier ein paar Zitate, die sind also gleich nach dem Ausbruch dieser Finanz- und Wirtschaftskrise. Horst Köhler, damals noch Bundespräsident, hat es deutlich gesagt, also wir haben Wechsel auf die Zukunft ausgestellt und jetzt haben wir über unsere Verhältnisse gelebt. Das führt uns die Krise vor Augen. Angela Merkel beschwört die schwäbische Hausfrau als das Modell für das Wirtschaften in der Welt. Also immer Geld zusammenhalten, knapp wirtschaften. Und sogar Josef Ackermann, damals noch Vorsitzender der Deutschen Bank, sogar er hat die schwäbische Hausfrau bemüht, dabei natürlich nebenbei vergessen, dass die Deutsche Bank selbstverständlich gerade davon gelebt hat, dass dieser Grundsatz eben nicht eingehalten wurde, dass eben auch die Verschuldung entsprechend in die Höhe getrieben wurde. Wobei dann die Frage ist, was sind die Ursachen für diese Verschuldung? Also da geht es jetzt nicht darum, das gewissermaßen moralisch anzuprangern. Die Deutsche Bank hat an den Schulden verdient. Sie hat das selbstverständlich, wie alle Banken. Aber die entscheidende Frage ist, warum wurden eigentlich diese Schulden gemacht? Darum soll es ja auch im Wesentlichen dann in dem Vortrag gehen. Es sind nicht nur die gängigen Gestalten, Merkel und neoliberale Wirtschaftsdenker und so weiter, die vom Sparen sprechen, sondern es geht quer durch die Parteien durch. Auch bei der Linken ist es eigentlich völlig klar, es muss gespart werden. Ja, also auch Oskar Lafontaine, der sich da ja immer sehr profiliert als Linker der Linken, Frage, es war ein Radiointerview, Deutschlandfunk, aber dass die öffentlichen Haushalte sparen müssen, das sieht auch die Linke ein. Lafontaine, das sieht selbstverständlich die Linke ein. Die Frage ist eben nur, wo. Also nicht das Sparen wird in Frage gestellt, sondern die Frage, wo gespart werden soll. Und da heißt dann eben, wir wollen nicht bei den kleinen Leuten sparen, sondern bei den Reichen und so weiter. Dieser Grundsatz des Sparenmüssens als Antwort auf die Krise ist also fast durchgängig unhinterfragt, wird fast durchgängig als selbstverständlich akzeptiert. Dagegen wäre aber zu fragen, wieso? Wieso soll eigentlich gespart werden in einer Gesellschaft, die ein Produktivitätsniveau erreicht hat, das so hoch ist wie nie zuvor in der Geschichte? Und zwar so hoch wie nie zuvor in der Geschichte, auch wenn wir die letzten 30, 40 Jahre betrachten oder gerade auch, wenn wir die letzten 30, 40 Jahre betrachten, da gab es ungeheure Produktivitätssprünge. Und da ist doch die Frage, wieso wird eigentlich in einer solchen Situation, unter solchen gesellschaftlichen Bedingungen, nicht die Arbeitszeit radikal reduziert? Warum wird nicht der Reichtum auf vernünftige Weise hergestellt, so dass alle daran teilhaben können und die Produktivität eben genutzt, um gutes Leben für alle zu ermöglichen bei gleichzeitig extrem reduzierter Arbeitszeit. Nur mal zur Illustration, ich komme gleich auf diese Fragen zurück, zur Illustration haben wir mal für das Buch ein paar Zahlen ganz grob aus einigen Branchen zusammengetragen. Das ist jetzt hier eine Zahl, die zeigt, wie viel Tonnen Rohstahl pro Beschäftigten hergestellt werden bzw. wurden. Die Statistik oder diese Grafik endet jetzt im Jahr 2006. Da gibt es oft, hinken diese Zahlen hinterher, aber hier geht es ja auch um den Trend. Wir sehen hier ganz links 1960, unter weniger als 100 Tonnen Rohstahl pro Beschäftigten und im Jahr 2006 fast 600 Tonnen Rohstahl pro Beschäftigten. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer Produktivitätssteigerung von 600% in diesem Fall 46 Jahren, um ganz genau zu sein. Ja, also in noch nicht mal 50 Jahren eine Versechsfachung der Produktivität. In der Stahlindustrie nehmen wir eine andere zentrale Branche, die Automobilindustrie. Kfz-Produktion weltweit ist gestiegen von 1980 bis Jahr 2007, also im Jahr vor der Krise oder wo die Krise anfing, von 39,4 Millionen Stück auf 70,5 Millionen Stück, also fast verdoppelt. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten, und das ist jetzt weltweit und nicht nur in der engeren Produktion, sondern auch in Zulieferbetrieben, gesunken von 9,5 Millionen Beschäftigten auf 8,5 Millionen Beschäftigte. Und dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass ja die Autos, die im Jahr 2007 hergestellt werden oder wurden und im Jahr 2013 hergestellt werden, um ein Vielfaches komplexer sind als die Autos im Jahr 1980. Das heißt, das ist eigentlich nicht einfach vergleichbar, dass man sagt, ein Stück ist gleich ein Stück, sondern die Autos sind von dem, was sie enthalten an Ausstattung, an Elektronik, an Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, mindestens doppelt so viel wert, in Anführungsstrichen, wie ein Auto vor 30, 35 Jahren. Und insofern können wir auch hier sprechen von einer Produktivitätssteigerung, die gemessen an der Stückzahl ungefähr Verdoppelung und wenn wir bei Berücksichtigung der Komplexität der Autos um ein Drei- oder Vierfaches auch hier eine Produktivitätssteigerung. Mir geht es jetzt hier gar nicht darum zu sagen, super toll, dass jetzt so viele Autos hergestellt werden können, weil, das brauche ich nicht weiter ausführen, der Autoverkehr an sich ein extrem schädliches Verkehrssystem ist und zurückgefahren werden müsste und sicherlich auch in einer Gesellschaft, die sich vernünftig organisiert, auch zurückgefahren werden wird. Mir geht es jetzt hier nur darum zu veranschaulichen, was hat sich da eigentlich getan auf der Ebene der stofflichen Produktivität, also Ausstoßstück pro Arbeitszeit oder Arbeitskraft, weil diese Betrachtungsweise auf der Ebene der Stückzahlen in der Regel in den offiziellen Statistiken, oder nicht nur in der Regel, sondern in den offiziellen Produktivitätsstatistiken gar nicht vorkommt. Also es gibt ja Ziffern, Produktivitätssteigerung von gegenwärtig sind es 1,6, 1,7% pro Jahr ungefähr, wo dann gesagt wird, na so riesig ist doch die Produktivitätssteigerung gar nicht, die gibt es zwar, die ist gar nicht so groß, aber diese Produktivitätssteigerung werden immer gemessen in monetären Größen, da geht alles Mögliche ein, was mit der eigentlichen stofflichen Produktivität, also Arbeitszeit pro Produkt, gar nichts zu tun hat. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, das wäre ein Vortrag für sich. Wir haben ein paar Ausführungen dazu in dem Buch, wie Produktivität gemessen wird und wie da eigentlich in den offiziellen Produktivitätsstatistiken die tatsächliche Produktivitätssteigerung gemessen im stofflichen Ausstoß niedrig gerechnet wird, weil sie in monetären Größen rechnet. Wie gesagt, es geht mir jetzt gar nicht um die Frage, was ist ein sinnvolles Produkt, das wäre auch nochmal ein eigenes Thema. Beim Auto ist es für mich, wie gesagt, sehr offensichtlich, dass es kein sinnvolles Vorhaben einer Gesellschaft sein kann, den Autoausstoß jedes Jahr um so und so viele Millionen zu steigern. Das Gegenteil ist der Fall, der Autoverkehr müsste reduziert werden. Mir ging es jetzt hier darum, deutlich zu machen, dass wir auf der Ebene der stofflichen Produktivität eine ungeheure Steigerungsraten hatten in den letzten 30, 40 Jahren. Und diese stoffliche Produktivität in den offiziellen Statistiken nicht auftaucht, weil unter kapitalistischen Bedingungen die stofflichen Güter, die nützlichen Dinge, die hergestellt werden, nicht an sich der Zweck der Produktion sind, sondern diese Dinge, die hergestellt werden, sind immer nur Mittel zum Zweck. Also Mittel zum Zweck der Kapitalverwertung. Eine Tonne Stahl wird nicht hergestellt, weil es sinnvollerweise bestimmte Häuser gebaut werden sollten, sondern weil diese Tonne Stahl einen bestimmten Wert darstellt, beziehungsweise für ihre Produktion ein bestimmter Wert und ein bestimmter Mehrwert verausgabt wird, dargestellt wird in dieser Tonne Stahl und der dann beim Verkauf dieser Tonne Stahl realisiert wird. Ich komme noch zurück zu der Frage, warum wird diese Produktivitätssteigerung eigentlich nicht genutzt, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen? Liegt ja eigentlich nahe und wird ja auch zum Teil so thematisiert. Also gerade in den 80er Jahren gab es eine sehr breite Diskussion darüber, wie kann man die Produktivitätssteigerung nutzen, die damals beschleunigt wurde durch die mikroelektronische oder dritte industrielle Revolution. Zum Teil wird es heute auch noch diskutiert oder wieder diskutiert, meistens dann allerdings auch unter der Überschrift monetärer Forderung, also eines Grundeinkommens, wo gesagt wird, da ist doch Reichtum da, der müsste nur anders umverteilt werden. Warum wird aber unter kapitalistischen Bedingungen diese Produktivität nicht genutzt für ein gutes Leben für alle? Weil unter kapitalistischen Bedingungen stofflicher Reichtum ein Mittel zum Zweck der Akkumulation von Wert ist, also ein Mittel für die Verwertung von Kapital. Marx spricht hier von abstraktem Reichtum, um zu unterscheiden vom stofflichen Reichtum. Das ist ein zentraler Begriff, denke ich, der auch für ein Thematisieren dieser verrückten Form der Reichtumsproduktion ganz zentral ist. Da der stoffliche Reichtum nicht der Zweck der Produktion ist, also nicht die Tonne Stahl, nicht das Haus, nicht das Fahrrad, ist nicht der Zweck der Produktion, führt jede Produktivitätssteigerung dazu, dass der Wert, der in dieser einzelnen Ware dargestellt wird, der in dieser Tonne Stahl, in diesem Fahrrad, in diesem Haus dargestellt wird, sinkt. Und das ist unter kapitalistischen Bedingungen natürlich insofern ein Problem, weil Kapitalverwertung ja nichts anderes bedeutet, als also Wert mehr Wert zu machen, also Wert zu vermehren, Wert immer mehr Wert zu akkumulieren. Wenn also ein Auto nur noch den halben Wert darstellt wie vor 20 Jahren, steht eigentlich ein kapitalistisch produzierendes Unternehmen vor zwei Alternativen. Entweder ich reduziere die Belegschaft entsprechend und produziere weniger, dann reduziere ich gewissermaßen auch das Kapital, was vorhanden ist und den Wert, den ich verwerte. Oder ich expandiere, also ich produziere eben die doppelte Anzahl von Autos, dann habe ich den gleichen Wert dargestellt in diesen Autos. Ja, also jedes Auto ist nur noch halb so viel wert wie vor 20 Jahren, weil ich produziere jetzt eben zwei Autos, also habe ich den gleichen Wert wie vorher, mit idealtypisch jetzt der gleichen Belegschaft. Und damit ist gewissermaßen diese Produktivitätssteigerung aus Sicht des Kapitals kompensiert. Ja, also fürs Kapital, von Seiten des Kapitals oder eines kapitalistisch produzierenden Unternehmens, stellt sich die Frage der Produktivität immer andersrum dar, also auf den Kopf herum. Wie kann ich den Wertsenkungseffekt, der durch die Produktivitätssteigerung ausgelöst wird, kompensieren? Wie kann ich erreichen, dass ich trotzdem genauso viel oder mehr Wert produziere wie vorher? Und das geht eben nur durch entsprechende exponentielle Steigerung des Produktausstoßes, wie wir es ja auch eben gesehen haben in den Statistiken. Ja, Autoausstoß steigt, Belegschaft sinkt. Das heißt, es wird mehr stofflicher Reichtum, ja, wobei man den Begriff des Reichtums jetzt da verwende ihn jetzt rein neutral gewissermaßen, hergestellt und trotzdem stellt der weniger, repräsentiert er weniger Wert als vorher. Dieser Mechanismus ist ein Grundwiderspruch, der im Kapital angelegt ist, den auch Marx schon sehr genau analysiert und betont, dass das die Dynamik des Kapitals ausmacht. Es läuft praktisch immer hinter sich selber her oder es befindet sich in einem ständigen Wettlauf mit sich selbst. Es gibt zwei Zwänge. Der Zwang zur Produktivitätssteigerung, der wird vermittelt über die Konkurrenz. Nur die Unternehmen, die am produktivsten produzieren, bewähren sich am Markt und bleiben dort erhalten. Die Mechanismen im Einzelnen, relativer Mehrwert und so weiter, werde ich jetzt hier nicht darstellen. Diesen Zwang gibt es, Produktivitätssteigerung, und es gibt den zweiten Zwang, den Grundzwang, Kapitalvermehrung, Akkumulation von immer mehr Wert. Bis in die 70er Jahre wurde diese Tendenz der Produktivitätssteigerung durch verschiedene Krisen hindurch, auch schwere Krisen hindurch, wie die Weltwirtschaftskrise, ausgeglichen. Wir hatten es hier im Wesentlichen zu tun immer mit Produktivitätssteigerungen, die den Charakter von sogenannten Produktinnovationen hatten. Das heißt, wir hatten Prozessinnovationen, also zum Beispiel die Durchsetzung der sogenannten fordistischen Produktionsweise, die auf dem Fließband basierte, mit der entsprechenden Organisation, die sich darum gruppierte, Zerlegung der Arbeit in lauter Handgriffe, die praktisch von jedem erledigt werden können und so weiter. Das war eine ungeheure Prozessinnovation. Prozesse wurden umgekrempelt in der Produktion, aber diese Prozessinnovation führte auch dazu, dass eine Masse an Produkten hergestellt werden konnte, entweder neu erfunden werden konnte, wie zum Beispiel Kühlschränke oder auch Autos gab es zwar schon, waren aber Luxusgut und wurden dann in die Massenproduktion übergeführt. Ja, also es wurden durch diese Umkrempelung des Prozesses in der Produktion wurden neue Sektoren der Massenproduktion erschlossen, sodass zwar auf der einen Seite die Produktion immer rationeller wurde im Sinne der betriebswirtschaftlichen Logik, aber gleichzeitig durch die Erschließung neuer Sektoren, der ganze Bereich der Haushaltselektronik und eben des Autos, sich neue Wachstumsmärkte erschlossen haben, wodurch dann dieser Verdrängungseffekt im Einzelnen ausgeglichen wurde und es sogar noch zu einer Ausdehnung der vernutzten Masse an Arbeitskraft kam. Dieser Mechanismus der Kompensation versagt aber mit der Durchsetzung der dritten industriellen Revolution, die auf der Mikroelektronik und den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien beruht. Diese dritte industrielle Revolution setzt im Grunde in den 70er Jahren ein, gewinnt dann aber erst so richtig an Fahrt in den 80er und 90er Jahren. Und diese dritte industrielle Revolution ist nicht einfach nur ein weiterer Produktivitätssprung, wie es viele gab in der Geschichte des Kapitalismus, sondern sie stellt einen qualitativen Sprung dar. Der qualitative Sprung dieser dritten industriellen Revolution besteht darin, dass jetzt die Hauptproduktivkraft nicht mehr die Arbeitskraft ist. Die Hauptproduktivkraft ist jetzt die Anwendung des Wissens auf die Produktion. Da gibt es auch übrigens bei Marx ja auch Passagen, die auch relativ häufiger zitiert werden aus den Grundrissen, wo er genau das sagt. Wo er sagt, ich habe jetzt das Zitat nicht parat, wo er sagt, in dem Moment, wo der Mensch neben die Maschine tritt und nur noch den Produktionsprozess überwacht und nicht mehr unmittelbar im Produktionsprozess tätig ist, da findet ein qualitativer Bruch statt, weil dann die Hauptproduktivkraft nicht mehr die Arbeitskraft ist und deshalb auch der Wert, der produziert wird, auf ein Minimum zusammenschrumpft und damit im Grunde die Grundlage des Kapitalismus wegbricht. Genau das, und das ist jetzt so der Kern unserer Krisenanalyse oder der Ausgangspunkt eigentlich, Kern und Ausgangspunkt zugleich, wenn man jetzt die Analyse der aktuellen Krise nimmt. Die Konsequenz war, dass es zu einer absoluten Verdrängung von Arbeitskraft kam, einer absoluten Verdrängung von Arbeitskraft aus den Kernsektoren der Produktion. Man kann das in allen zentralen kapitalistischen Ländern ja beobachten, an den Statistiken und ablesen, an den Statistiken, wie der industrielle Sektor in seiner Bedeutung für die Beschäftigung, also für die Vernutzung von Arbeitskraft, extrem an Bedeutung verloren hat. So, also Arbeitskraft absolut verdrängt. Und das war, die Konsequenz daraus war, dass oder ist immer noch bis heute, dass eine selbsttragende Akkumulation von Kapital auf Grundlage von realer Produktion gar nicht mehr möglich ist. Die Produktivität hat ein Niveau erreicht, in dem in der Produktion von Waren und Dienstleistungen nicht mehr genügend Wert produziert wird, um eine Dynamik am Laufen zu halten, die Dynamik des Kapitalismus am Laufen zu halten, die Dynamik, die da lautet, immer mehr Wert zu akkumulieren. Deutliches Zeichen dafür war die Krise der 70er Jahre und der frühen 80er Jahre, die im Grunde unlösbar schien. Ja, es war eigentlich ziemlich klar in allen Diskussionen, es gibt eine strukturelle Massenarbeitslosigkeit, die wird zunehmen. Es ist nicht absehbar, wie diese Krise lösbar ist. Da gab es auch, ja, auch zum Teil sehr, sehr, aus heutiger Sicht sehr fortschrittliche Diskussionen, gerade auch in den Gewerkschaften, von wegen Arbeitszeitverkürzungen. Ja, also das waren so die Konzepte, der Versuch, diese Produktivität zu übersetzen in Maßnahmen, die eben darauf hinauslaufen, die Arbeitszeit immer weiter zu verkürzen. Allerdings, wir wissen es alle, hat sich dieser Trend nach einigen Erfolgen umgekehrt und die Arbeitszeiten sind heute länger als in den frühen 80er Jahren. Diese Krise, die unlösbar schien, in den 80er Jahren wurde scheinbar gelöst. Es kam wieder zu einem Boom. Der Kapitalismus schien so vital wie nie zuvor. Und die Frage ist, wie ist das eigentlich gelungen? Wie war das möglich? Die Antwort darauf ist, es kam zu einer Verschiebung auf die Ebene des fiktiven Kapitals, empirisch die Aufblähung der Finanzmärkte. Statt also Wert auf der Ebene von Warenproduktion zu generieren, wurde die Akkumulation auf die Ebene der Finanzprodukte, der Finanztitel, der Eigentumstitel verschoben und darüber gut 30 Jahre diese Strukturkrise der Kapitalverwertung überbrückt. Wir stehen jetzt an dem Punkt, wo dieser Mechanismus nicht mehr so recht funktionieren will. Aber rund 30 Jahre wurde die Krise aufgeschoben damit. Ich will nochmal, ich sagte eben, wir haben in dem Buch uns auch nochmal beschäftigt, sehr recht ausführlich, vor allem in den Teilen, die der Ernst Lohoff geschrieben hat, mit dem fiktiven Kapital, mit dem Begriff des fiktiven Kapitals. Was ist das eigentlich? Bei Marx, wie gesagt, schillert das ein bisschen, ist auch nicht ganz klar. Er hat das nie sehr ausgeführt, hat auch seine Gründe, weil zu Zeiten von Marx das fiktive Kapital für die Kapitalverwertung eine eher marginale Rolle gespielt hat. Er beschreibt zwar schon, und das ist ganz wichtig, wie in jeder Krise es einen kurzen Krisenaufschub gibt durch Aufblähung des Kredits, sagt er auch ganz deutlich. Er zeigt das auch empirisch an einigen Krisen, etwa der Krise von 1857, zeigt er, wie da in der Krise durch Anhäufung von Kredit, vor allem Wechseln waren das damals, von Krediten die Krise aufgeschoben wurde. Also die Industrieunternehmen können ihre Waren nicht mehr absetzen, aber sie nehmen Kredit auf und überbrücken erst einmal die Zeit. Es wird durch die Kredite wird Kaufkraft geschöpft, die Waren können doch noch verkauft werden, aber irgendwann bricht das Ganze eben zusammen, wenn die Kreditketten reißen. Marx beschreibt das damals für die damalige Zeit noch so, dass er sagt, naja gut, das sind immer so 2-3 Jahre in so einer Krise, wo die Krise verlängert wird durch diese Kreditketten und letztlich muss das dann platzen und die reale Ursache der Krise tritt zutage. Ja, er sagt damals auch schon, es erscheint dann dem Alltagsverstand so, als sei die Ursache der Finanzmarkt, aber in Wirklichkeit liegt die Ursache natürlich ganz woanders. Das sind sehr, sehr genaue Hinweise eigentlich schon auf diese Mechanismen. Trotzdem nochmal zum Begriff des fiktiven Kapitals, oder das heißt trotzdem gerade deshalb nochmal zum Begriff des fiktiven Kapitals, was ist das? Fiktives Kapital hört sich ja so an wie, ne, das existiert nicht wirklich. Ja, das ist irgendwie so, steht noch auf dem Papier oder sowas. Das ist nicht richtig in der Form. Das fiktive Kapital existiert sehr wohl, real. Fiktiv ist es nur insofern, als es nicht einen Wert darstellt, der schon produziert wurde in der Vergangenheit, sondern auf einen Wert vorgegriffen wird, der in der Zukunft produziert werden soll. Ob der dann produziert wird oder nicht, ist dann die zweite Frage. Es wird auf einen zukünftigen Wert zugegriffen und dieser zukünftige Wert wird gewissermaßen in die Gegenwart geholt. Beim Kredit ist das ganz offensichtlich. Ja, ich leihe mir Geld oder ein Unternehmen leiht sich Geld bei der Bank oder gibt eine Unternehmensanleihe raus, wie das heute gerne gemacht wird, von 10 Millionen, sagen wir mal, investiert in eine Fabrik und produziert. Diese 10 Millionen sollen in der Zukunft durch die Produktion wieder eingespielt werden. Aber sie sind wirksam in der Gegenwart. Dieses Fabrikgebäude wird heute gebaut. Für den Bau dieses Fabrikgebäudes werden heute Arbeiter in Bewegung gesetzt. Es werden Materialien gekauft und so weiter. Das heißt, dieses Geld, dieser Vorgriff auf die Zukunft wird erst einmal in der Gegenwart real wirksam. Und dann stellt sich eben die zweite Frage, kann dieser Wert in der Zukunft tatsächlich auch realisiert werden oder nicht? Wenn er nicht realisiert wird, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Kredit platzt und es schlägt auf das Unternehmen zurück, oder dieser Kredit wird durch einen weiteren Kredit verlängert und umgeschuldet und durch immer mehr Kredit auf Kredit aufgetürmt. Dann haben wir es zu tun mit einer Vermehrung von fiktivem Kapital. Auf jeden Fall, dieser Kredit, dieser Vorgriff auf die Zukunft, stellt eine Form von fiktivem Kapital dar, wobei es hier wichtig ist, dass dieses Kapital auch handelbar ist. Wir haben es hier selber zu tun mit einer Art von Ware. In unserem Buch sprechen wir von einer Ware zweiter Ordnung, um es zu unterscheiden von der Ware erster Ordnung, wie es ein Computer, ein Fahrrad, ein Auto oder ein stoffliches Gut wäre. Diese Ware hat eine bestimmte Form. Sie hat die Form des Eigentumstitels. Also es gibt eine Anleihe, es gibt eine Aktie, es gibt Derivate, mit denen kann ich handeln. Damit handle ich an der Börse, ich kann die verkaufen. Und indem ich diese Wertpapiere, diese Eigentumstitel verkaufe, kommt es zu einer Verdoppelung oder mit jedem Verkaufsvorgang zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals. Ein Unternehmen gibt eine Aktie aus, verkauft die an irgendeinen Investor, irgendjemand, der Geld übrig hat und spekulieren will. Das Geld ist jetzt plötzlich doppelt da. Das Unternehmen hat die Millionen, die der Aktienkäufer ihm gegeben hat. Der Aktienkäufer hat ein Papier, auf dem ansteht, ich habe Anrecht auf 1 Million. Wenn auf diese Aktie dann nochmal irgendein Derivat draufgesetzt wird, ja, irgendeine Option, ein Optionsschein, dann verdoppelt sich das nochmal. Dann existiert die Aktie, es existiert das Geld und es existiert dieser Optionsschein. Das heißt, es kommt zu einer Auftürmung von Ansprüchen auf diese Eigentumstitel und es kommt damit zu einer Vervielfachung von Kapital, zu einer Akkumulation von Kapital. Aber diese Akkumulation von Kapital ist zunächst mal keine Verwertung von Kapital. Da machen wir den Unterschied zwischen Akkumulation im Sinne von einfacher Aufhäufung und im Sinne von Verwertung, weil Verwertung wäre, wenn tatsächlich lebendige Arbeitskraft verausgabt wird, um Waren zu produzieren, wo also Wert dargestellt wird an Waren und auch Mehrwert dargestellt wird an den Waren, der sich dann realisieren lässt. Wir haben es also zu tun hier mit einer Akkumulation von fiktivem Kapital durch den Verkauf von Eigentumstiteln, Kauf und Verkauf von Eigentumstiteln. Und das fiktive Kapital wirkt eben auf die Gegenwart zurück in vielfacher Form. Zum Beispiel dadurch, dass Gebäude gebaut werden. Ja, also dass auch Banker Boni bekommen. Oder dass Menschen eine Lebensversicherung abschließen und ihre Rendite dafür, also nachher ihre Rente beziehen aus dieser Lebensversicherung und das Geld ausgeben. Dieses Geld wurde ja auch an den Finanzmärkten irgendwie durch Vermehrung von fiktivem Kapital großenteils erwirtschaftet. Sie geben es aus, sie kaufen davon was. Sie kaufen ein Haus, sie kaufen ein Auto, sie machen Urlaubsreisen. Das Geld wird wirksam und trägt dazu bei, dass Waren gekauft werden, Waren oder Dienstleistungen wie eine Urlaubsreise, gekauft werden, obwohl die Produktion dieser Waren eigentlich gar nicht den Mehrwert hergibt, damit die sich verkaufen lassen könnten. Ja? Also Der zusätzliche Wert, der notwendig ist, um die wachsende Masse an Produkten, die auf den Markt geworfen werden, zu verkaufen, abzusetzen, wird zu einem großen Teil schon seit den 80er Jahren durch Erträge, durch Vorgriff auf die Zukunft, also durch Erträge aus dem fiktiven Kapital finanziert. Deshalb haben wir es zu tun mit einem Krisenaufschub. Einem Krisenaufschub durch Akkumulation von fiktivem Kapital. Ich habe bisher jetzt nur den Kaufkrafteffekt erwähnt. Ja, also ich hatte gesagt, naja, da kommt Geld aus der Zukunft in die Gegenwart und davon werden Waren gekauft. Das hält die Konjunktur am Laufen. Von der anderen Seite her betrachtet sieht es aber genauso aus. Kapital muss ja ständig neue Anlagemöglichkeiten suchen. Kapital, was brach liegt, was keine Anlagemöglichkeit hat, entwertet sich. Kapital, was nur rumliegt und keinen Gewinn abwirft, ist kein Kapital. Also es muss immer wieder neu angelegt werden. Wenn es aber nicht genügend Anlagemöglichkeiten auf der Ebene des Realkapitals gibt, dann werden diese Anlagemöglichkeiten eben in der Sphäre des fiktiven Kapitals, also empirisch gesprochen, in den Finanzmärkten gesucht. Insofern doppelter Krisenaufschub, neue Anlagemöglichkeiten fürs Kapital, zweitens Schaffung von Kaufkraft in der Gegenwart, was wiederum die Produktion in Gang hält. Das heißt, es ist seit den 80er Jahren zu einer Umkehrung zwischen den beiden Hauptabteilungen der Kapitalakkumulation gekommen. Bis in die 70er Jahre kann man grob davon sprechen, dass das fiktive Kapital, die Finanzmärkte abhängig waren von der Produktion von Realkapital. Es gab immer diesen Austausch, immer das Zusammenspiel. Seit den 80er Jahren ist es umgekehrt. Da hängt die Produktion ab von fiktivem Kapital. Das fiktive Kapital wird immer bedeutsamer. Das fiktive Kapital wird zum Träger der kapitalistischen Dynamik. Und zwar nicht, weil irgendwelche wilden Spekulanten so gierig waren oder weil irgendwelche Politiker die Finanzmärkte entfesselt haben. Das wurde getan. Das war Voraussetzung für die Verschiebung hin zum fiktiven Kapital. Natürlich wurden die Finanzmärkte dereguliert. Sonst hätte der Krisenaufschub nicht stattfinden können. Aber die Deregulierung war nicht die Ursache dieser Aufblähung der Finanzmärkte. Die war die Voraussetzung für eine Krisenlösung, eine scheinbare Krisenlösung, die nur ein Krisenaufschub ist. Die war notwendig. Das Geld musste entkoppelt werden vom Gold. Ja, die letzte Entkopplung vom Gold war ja der Dollar 1971. Da war das schon nicht mehr haltbar. War schon nicht mehr haltbar zu sagen, ein Dollar ist 30 Unzen Gold. Das ging nicht mehr. Jetzt habe ich die falschen Werte genannt, aber ist egal. Ist mein Gedächtnis nicht gut. Jedenfalls, man konnte bis 1971 seine Dollars direkt in Gold umtauschen. Das machten auch viele und irgendwann waren die Goldvorräte erschöpft. Das musste entkoppelt werden vom Gold. Ohne diese Entkopplung hätte diese Aufblähung der Finanzmärkte gar nicht stattfinden können. Ja, weil das Gold gewissermaßen eine Bremse war für diese Aufblähung. Das wird oft als Sündenfall dargestellt. Ja, diese bösen Politiker, die das gemacht haben, oder auch als perfide Strategie, um die Lohnabhängigen zu knechten oder irgend sowas in die Richtung. Das war nicht die Ursache, sondern es war eine Voraussetzung für diesen Krisenaufschub. Ein Beispiel, zentrales Beispiel für den Krisenaufschub durch das fiktive Kapital ist der sogenannte pazifische Defizitkreislauf zwischen den USA und Südostasien. Erst war es Japan, dann war es seit den 90er Jahren immer mehr China. Der Mechanismus ist auch bekannt, wird auch vielfach beschrieben, empirisch. Also die USA haben sich bis über die Halskrause verschuldet. Sie konnten das, weil sie ja den Dollar als faktisches Weltgeld ausgeben. Und mit dieser Verschuldung in Dollar wurden Waren in Japan, Indonesien, Südkorea und später eben jetzt hauptsächlich China eingekauft. Die Gewinne, die die chinesischen Unternehmen oder auch der chinesische Staat, japanische Unternehmen machten, wurden recycelt, zurücktransferiert in die USA an die Finanzmärkte, um dort erneut als Schulden in Form von Eigentumstitel aufzutauchen. Es konnte neue Verschuldung stattfinden, es konnte eine neue Spekulation stattfinden, Wertsteigerung oder Akkumulation von fiktivem Kapital, und damit wurden wieder neue Waren eingekauft in China, Japan etc. Also ein Defizitkreislauf, der sich gewissermaßen selbst nährte, ja, und ein vor allem auch wichtig zu berücksichtigen, dass ohne diesen Defizitkreislauf nicht nur die Weltwirtschaft längst zusammengebrochen wäre, nicht nur auch die Wirtschaft der USA längst zusammengebrochen wäre, oder das heißt zusammengebrochen, aber also in einer ganz schweren Strukturkrise seit 30 Jahren wäre, sondern diese Verschuldung war auch Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Industrialisierung, eine Massenindustrialisierung in China stattfinden konnte. Ohne das hätte die gar nicht stattfinden können. Ich will jetzt gar nicht auf weitere Beispiele eingehen, weil ich sehe schon, ich habe mit der Zeit, überziehe ich schon ziemlich. Nur mal ein paar Zahlen zur Illustration, wie sich der Dow Jones Index seit 1928 entwickelt hat. Also Aktienindex, der New Yorker Aktienindex. Wir sehen sehr schön, dass bis 1980 die Kurve relativ flach verläuft. Ja, das ist bis hier und dann in den 80er Jahren abzuheben und in den 90er Jahren exponentiell ansteigt. Dann können wir die Kriseneinbrüche sehr schön sehen, den ersten großen Einbruch in die Economy, das war und der 11. September, die Folgen. Dann geht es wieder hoch, dann haben wir 2007 den Crash und jetzt ist er wieder entsprechend in die Höhe geschnellt. Auf die Ursachen, warum es jetzt wieder in die Höhe geht, komme ich dann noch zu sprechen. Also wir sehen hier, ganz deutlich, dass seit den 80er, 90er Jahren diese Explosion der Aktienwerte stattfindet. Wir können es auch nochmal an den Derivaten sehen, sogenannte Derivate, gehen wir bei der Aktienkapitalisierung. 1989 war der Wert aller börsennotierten Unternehmen, also der Aktienwert aller börsennotierten Unternehmen, 42% des Weltbruttoinlandsprodukts und 1990 waren es 100%. Und die sogenannten Derivate, das sind so diese ganzen Papiere, die ganz kompliziert konstruiert werden, Wettscheine auf Aktien und Aktienindizes und so weiter, waren 1970 praktisch bedeutungslos, 0,01% des Bruttoinlandsprodukts weltweit und 2011 1200%. Die Zahlen nur mal zur Illustration, wie sich das Verhältnis von fiktivem Kapital zum Bruttoinlandsprodukt entwickelt hat. Das Bruttoinlandsprodukt kann man jetzt hier grob, wirklich sehr grob als Anhaltspunkt nehmen für die Realwirtschaft. Stimmt eigentlich nicht, weil in die offiziellen Statistiken auch schon immer die Finanzgewinne und so weiter eingehen, aber wir können es einfach mal so als Anhaltspunkt hier nehmen, dass sich das extrem auseinanderentwickelt hat. Warum hat dieser Krisenaufschub Grenzen? Krisenaufschub und seine Grenzen. Zunächst mal ganz grundsätzlich gesagt, der Vorgriff auf zukünftigen Wert lässt sich nicht unendlich fortsetzen. Man könnte ja theoretisch sagen, die Zukunft ist unerschöpflich, ja, eine Ressource ist unerschöpflich, dann greife ich eben nochmal 100 Jahre vor, nochmal 200 und nochmal 300, alles kein Problem. Aber ganz so stimmt es eben auch nicht, weil das fiktive Kapital ja durchaus in der Gegenwart immer wieder immer erneuert werden muss. Also, Anleihen verfallen nach einer bestimmten Zeit. Die laufen meinetwegen 5 Jahre oder 10 Jahre. dann müssen sie neu aufgelegt werden. Also muss ein Unternehmen, das Anleihen ausgibt, oder ein Staat, der Anleihen ausgibt, immer wieder das Vertrauen der Märkte, wie es so schön heißt, gewinnen. Man kann das übersetzen. Der Ausgebende von Eigentumstiteln muss jedes Mal dem Käufer gewissermaßen suggerieren, dass dieses Papier eine Zukunft hat, dass es also einlösbar ist. Wenn das nicht gelingt, verfällt die Staatsanleihe, verfällt die Unternehmensanleihe und es kann dieser Kredit nicht erneuert werden. Und das ist natürlich dann ein Problem. Das haben wir deutlich jetzt im Bereich der Staatsverschuldung, wo einfach bestimmte Staaten keinen Kredit mehr bekommen und deswegen refinanziert werden von den Zentralbanken, weil in Europa von der Europäischen Zentralbank. Das heißt, die Eigentumstitel müssen erneuert werden, es müssen immer wieder neue Hoffnungen auf die Zukunft geweckt werden, es müssen, wie es dann an der Börse heißt, es müssen Fantasien geweckt werden, ja, Geschichten erzählt werden über die Zukunft und die müssen irgendwie glaubhaft sein, ja, oder so sein, dass sich Leute einreden, dass sie glaubhaft sind, ja. Und das stößt eben auch irgendwann auch an die Grenzen, wenn schon deutlich wird, dass bestimmte Papiere zum Beispiel platzen. Zweitens, diese Hoffnungen, die da auf die Zukunft gemacht werden, brauchen immer irgendwelche realwirtschaftlichen Anhaltspunkte. Also man kann nicht einfach sagen, also du kriegst dann Eigentumstitel, weil ich dann wieder einen Eigentumstitel verkaufe oder deine Anleihe wird zurückgezahlt aus der Anleihe, die ich in 20 Jahren aufnehme. Also da muss schon eine Geschichte her, ja, die sich an irgendwas festmacht. Das war in den 90er Jahren ganz klar diese sogenannte Dotcom-Blase, das war so dieser erste Internetboom. Die Internetunternehmen, die da gegründet wurden und allesamt, fast alle, bis auf ganz wenige, niemals einen Gewinn gemacht haben, immer nur Verluste geschrieben haben, aber alle haben geglaubt, die werden irgendwann mal ganz horrende Gewinne machen und die Aktien wurden wie blöd gekauft. Die Telekom-Aktie ist damals auf 100 Euro hochgeschnellt, hat bei ungefähr 10 Euro angefangen und jetzt liegt sie auch wieder so bei, ich glaube, 11 oder 12 Euro oder 14 Euro ist jetzt momentan irgendwie in der Richtung. Also horrende Erwartungen an die Zukunft, das ist geplatzt. Dann gab es verschiedene andere Zukunftsversprechen, zum Beispiel Privatisierungswelle, Krankenhäuser werden privatisiert, da ist Gewinn zu machen, bestimmte Autobahnen werden privatisiert, da ist Gewinn zu machen. Also solche Versprechungen wurden da auch gemacht. Wasserwerke, ne, also städtische Wasserwerke wurden ja mit ganz komplizierten Leasingverträgen dann verkauft und so weiter. Auch das hat nicht so richtig funktioniert. Also es ist jetzt auch schon wieder klar, dass das eigentlich nur so ein Strohfeuer war. Dann gab es den Immobilienboom in den Nullerjahren, ja, der jetzt eben 2007 geplatzt ist. Auch da wieder ein realwirtschaftlicher Hoffnungsträger, also ein Haus gewinnt, ich kaufe mir das Haus und übermorgen hat es mehr Wert als heute und übermorgen noch mehr Wert. Das heißt, ich habe hier Erwartungen an die Zukunft, die zunächst einmal auch für über einige Jahre eingelöst wurden. Ja, die Werte stiegen wirklich, aber getragen durch die Erwartungen, ja, weil eben viel investiert wurde in diesen Sektor, viele Häuser gekauft wurden und diese Blase ist auch geplatzt. Und jetzt stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wo kommen noch irgendwelche Hoffnungsträger her, realwirtschaftliche Hoffnungsträger, Anhaltspunkte, die eine Spekulation tragen können. Und da ist es seit der Krise von 2007 eigentlich ziemlich prekär. Es werden zwar bestimmte Dinge genannt, die zum Teil war es die sogenannte grüne Energie. Jetzt ist dann dieses Fracking, dieses Aufbrechen des Bodens, um neue um Gas und Öl zu extrahieren. Also das ist jetzt in den USA so ein Boom. Also es gibt immer wieder so Punkte, aber so ein richtig neuer Hype ist nicht gefunden worden und ich wage auch die Prognose, dass er sich nicht wird finden lassen, weil da einfach auch zu viel, schon zu offensichtlich geworden ist, dass das Ganze sich nicht trägt. Deswegen ist auch der Staat eingesprungen und finanziert heute, also wenn es diesen Aktienboom wieder gibt, man hat gesehen, Dow Jones ist wieder in die Höhe geschnellt, dann kommt das nicht daher, dass erneut irgendwelche Hoffnungen auf Internetgewinne und so weiter geschürt worden sind, sondern dass die USA und andere Staaten, auch in Europa zum Teil, erstmal gigantische Konjunkturprogramme aufgelegt haben, direkt nach der Krise, und dann vor allem die Zentralbanken praktisch kostenloses Geld in die Märkte pumpen. Die EZB hat jetzt den Zinssatz, den Leitzinssatz auf 0,5% gesenkt. Letzte Woche war das, glaube ich, oder vorletzte. Und also praktisch für null können sich die Banken Geld leihen, um davon dann zum Beispiel Staatsanleihen aufzukaufen. Und die Zentralbanken kaufen selber auch Staatsanleihen fleißig auf, obwohl sie es eigentlich gar nicht dürfen. Das heißt, die schüren selber diesen Boom durch Geld, was durch Zentralbankgeld, was aber eigentlich gar keine Deckung hat. Die Grenzen des Krisenaufschubs kommen schließlich aber auch daher, dass in diesen 30 Jahren, die jetzt nun diese Blase des fiktiven Kapitals funktioniert hat, die dritte industrielle Revolution weiter vorangeschritten ist. Das heißt, die Rationalisierung hat ja nicht aufgehört. Im Gegenteil, sie ist verschärft worden. Es wird heute auf einem sehr viel höheren Produktivitätsniveau produziert als vor 30 Jahren, als die dritte industrielle Revolution begann. Und das heißt natürlich, dass die Grundlage für einen möglichen realwirtschaftlichen Boom sehr viel schmaler geworden ist, in diesen 30 Jahren noch schmaler geworden ist und insofern auch keine Grundlage mehr da ist, für einen realwirtschaftlichen Boom. Und das Verhältnis zwischen fiktivem Kapital und realwirtschaftlicher Grundlage immer prekärer wird, also sich immer mehr zugunsten des fiktiven Kapitals verschieben muss. Okay, ich komme so langsam zum Schluss. Kleines Zwischenfazit. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Wiederholung. Die Akkumulation von fiktivem Kapital ist nicht die Ursache der Krise, sondern eine Form des Aufschubs. Also die Verwertungskrise wird verlagert. Und zweitens, das ist ein wichtiger Punkt, durch diese Krisenverlagerung werden die Widersprüche in der kapitalistischen Logik nicht beseitigt, sondern auf höherem Niveau reproduziert. Das ist eigentlich, kann man sagen, auch so ein Grundgesetz, ja, grundlegendes Gesetz, Funktionsgesetz gewissermaßen des Kapitalismus, dass Krisen immer nur darüber gelöst werden, dass sie sich auf höherem Niveau die Widersprüche reproduzieren. Und das gilt auch für die Verlagerung der Krise hin zum fiktiven Kapital. Die ganzen verdrängten Krisenmechanismen schlagen zurück in dem Moment, wo die Blase des fiktiven Kapitals platzt. Deswegen haben und nicht umsonst 2008 die selbst Politiker wie der berüchtigte Peer Steinbrück gesagt, wir standen am Rande des Abgrunds. Die hatten richtig Schiss. Wir haben gesehen, also wenn das platzt, dann kommt eben wirklich alles runter, was über die Jahre hinweg aufgeschoben wurde. Das wäre natürlich auch für niemanden gemütlich geworden. Was heißt jetzt Reproduktion der Widersprüche auf höherem Niveau? Ganz kurz, ohne das im Einzelnen ausführen zu können. Der Crash von 2008 stellt einen qualitativen Einschnitt dar. Und zwar qualitativen Einschnitt in einem langfristigen Krisenprozess, der, wie gesagt, seit den 70er Jahren im Gang ist als Strukturkrise. Warum ist es ein qualitativer Einschnitt? Deshalb, weil die das, was wir nennen, die privatwirtschaftliche Akkumulation von fiktivem Kapital ins Stocken geraten ist. Ein bisschen sperriger Begriff, privatwirtschaftliche Akkumulation von fiktivem Kapital. Damit meinen wir, dass quasi an den Finanzmärkten selbstläufig über privatwirtschaftliche Investitionen, in Anführungsstrichen, die Blase aufgepumpt wird. Das war bis 2007, 2008 der Fall. Jetzt ist es geplatzt, die Hoffnungen sind auch zerplatzt und, ich sagte es eben schon, als Ersatzmotor springen jetzt die Staaten ein. Durch Konjunkturprogramme und vor allem durch Nullzinsen von Seiten der Zentralbank und dass die Zentralbank Staatspapiere aufkaufen, was sie eigentlich gar nicht dürfen. Und damit verlagern sich die Widersprüche auf eine neue Ebene. Erstens auf die Ebene der Staatsfinanzen, die ja, Staatsverschuldung ist ja explodiert seit Ausbruch der Krise 2008. Und das kommt dann wieder im Sinne von, wir müssen sparen. Und was eher jetzt eine Prognose für die nähere Zukunft ist, die Widersprüche verlagern sich auf die Ebene des Geldes selber oder der Währungen. Das heißt, wenn die Zentralbanken die Krise darüber aufschieben, dass sie immer nur billiges Geld in die Märkte pumpen und es nicht gelingt, einen neuen privatwirtschaftlichen Hype, um es umgangssprachlich zu sagen, in Gang zu setzen, dann wird irgendwann die Glaubwürdigkeit des Geldes in Frage gestellt. Und das heißt schlicht und einfach Inflation bis hin zu Hyperinflation. Also das ist, glaube ich, eine Prognose, die man aufstellen kann, wobei damit noch nichts über den genauen zeitlichen Verlauf gesagt ist. Jetzt wird, und damit komme ich dann quasi, schlage ich den Bogen zurück zum Anfang. Alles, was der Politik einfällt, aber auch so der öffentlichen Meinung, ist Sparen. Wir haben uns verschuldet, also müssen wir sparen. Das ist also die schwäbische Hausfrau als Modell, ja, hat so viel Geld ausgegeben, jetzt muss eben mal eine Zeit lang der Gürtel enger geschnallt werden. Was dabei natürlich von Anfang an und grundsätzlich nicht gesehen wird und nicht verstanden wird, ist der Unterschied zwischen stofflichen und abstrakten Reichtum. Ja, ich sagte es eben. Das war ja der Punkt, den ich eingangs betont habe, dass dieser Unterschied wichtig ist für die Analyse der Krise, überhaupt für die Analyse des Kapitalismus natürlich. Es wird immer nur geblickt auf die Ebene des abstrakten Reichtums, also der monetären Ebene, und die wird als das einzige wahre und einzig gültige anerkannt. Und da wird dann gesagt, jetzt müssen wir sparen. Das heißt, hier wird dann letztlich ohne Rücksicht der gesamte gesellschaftliche Reichtum geopfert, im Zweifelsfall nur, um die Akkumulation des fiktiven Kapitals in Gang zu halten. Was heißt, also im Grunde ist es ja so, es wird immer gesagt, es muss gespart werden. Es wird auch gespart, und zwar hart in den Bereichen, die als nicht systemrelevant gelten. Aber wozu? Also wenn man es einfach mal rein von der Logik betrachtet, die da in Gang gesetzt wird, von der aberwitzigen Logik, ist dieses Sparen ein Instrument dafür, die Verschuldung weiterzutreiben. Das heißt, die Staaten sparen, um Glaubwürdigkeit an den Finanzmärkten herzustellen, um zu zeigen, wir sind bereit zu sparen, wir nehmen den Leuten noch die Butter vom Brot und schließen die Krankenhäuser und die Schulen und so weiter. Ihr seht schon, wir kennen da keine Hemmungen. Ihr könnt uns weiter Kredite geben. Und das passiert im günstigsten Fall, in Anführungsstrichen, also von Seiten dieser aberwitzigen Logik her betrachtet, dann auch, dass tatsächlich weitere Kredite gegeben werden und damit die Verschuldung weiter aufgestockt wird. Das heißt, es wird gespart, um die Verschuldung fortschreiben zu können. Und zwar nicht deswegen, weil das irgendwie geplant wäre, im Sinne von, wir wollen die Verschuldung wirklich fortschreiben, sondern weil die Grundlage für eine realwirtschaftliche Akkumulation, aus der dann auch entsprechende Steuern abgezweigt werden könnten, um den öffentlichen Sektor zu finanzieren, diese Grundlage ist nicht mehr gegeben. Das ist natürlich nicht so im Bewusstsein vorhanden, aber genauso funktioniert das. Das heißt, alle Länder in Lateinamerika, wir haben das ja auch, können es ja auch empirisch betrachten, die in den 90er Jahren brutalste Strukturanpassungsprogramme durchlaufen haben, wo alles privatisiert wurde, wo die Sozialsysteme runtergekürzt wurden, sind heute um ein Vielfaches höher verschuldet als zu Beginn dieser Strukturanpassungsprogramme. Ja. Aber sie haben durch diese Strukturanpassungsprogramme gewissermaßen das Vertrauen der Märkte, wie es immer so schön heißt, oder so schrecklich heißt, gewonnen und konnten diese Verschuldung weitertreiben. Das verweist darauf, dass es eben gar keine Grundlage mehr gibt für eine Akkumulation qua Produktion von Waren, von realwirtschaftlichen Gütern. Und das verweist darauf, dass es darum gehen muss, den Blick genau auf diese Ebene des stofflichen Reichtums zu richten, und zwar ohne sich mit der Ebene des abstrakten Reichtums, also mit der monetären Ebene, nicht ohne sich damit zu beschäftigen, sondern das zu entkoppeln, ja, analytisch zu entkoppeln und dann auch praktisch zu entkoppeln. Was ist denn tatsächlich passiert? Es wurde ja wirklich die Zukunft angezapft, wie es immer gesagt wird, wir haben auf Kosten der Zukunft gelebt, heißt es dann, aber nicht die Gesellschaft im Sinne eine, hat auf Kosten der Zukunft gelegt, im Sinne von, dass jede Menge stofflicher Reichtum aufgehäuft wurde und die Leute wie die Maden im Speck gelebt haben, sondern es wurde massenhaft Wert aus der Zukunft angesaugt, um die herrschende Produktionsweise, also die Verwertung von Kapital, in Gang zu halten. Obwohl die materielle Grundlage dieser Produktionsweise, nämlich die massenhafte Vernutzung von Arbeitskraft in der Produktion von Waren, obwohl diese Grundlage zunehmend zerrüttet ist. Wert aus der Zukunft wird angesaugt, um die kapitalistische Produktionsweise in Gang zu halten. Und jetzt wird gesagt, wir müssen sparen, und zwar um den Mechanismus weiter in Gang zu halten. Die Konsequenz daraus kann nur sein, zu sagen, der Blick muss verändert werden, und zwar erstmal natürlich der analytische Blick, also auch ist wichtig, das in die Diskussionen reinzutragen, aber dann auch von der praktischen Seite her, worum es geht, ist, den stofflichen Reichtum und die Möglichkeiten der Produktion von stofflichen Reichtum und der Aneignung von stofflichen Reichtum in den Blick zu nehmen. Die Zukunft, die verbraucht wurde, ist die Zukunft der Kapitalverwertung. Also nicht die Gesellschaft hat über ihre Verhältnisse gelebt, sondern gewissermaßen der Kapitalismus hat über die Verhältnisse dessen gelebt oder über die Bedingungen dessen gelebt, was er durch die Herstellung eines enorm hohen Produktivitätsniveaus längst möglich gemacht hat. Das ist ein bisschen schräg ausgedrückt. Man könnte es umkehren. Also die Gesellschaft lebt unterhalb der Verhältnisse, weit unterhalb der Verhältnisse, die möglich wären auf dem gegebenen Produktivitätsniveau. Aber um diese Möglichkeiten zu nutzen, muss die Ebene des abstrakten Reichtums durchgestrichen werden. Und es muss als Perspektive eine Gesellschaft in den Blick genommen werden, in der die Frage nicht ist, wie kann ich Wert irgendwie produzieren oder aus der Zukunft in die Gegenwart holen, um etwas zu produzieren, was ich dann vielleicht brauche, sondern die Frage direkt zu stellen, was braucht die Gesellschaft, welche Möglichkeiten sind da und wie produziere ich das? Wie decke ich diese Bedürfnisse? Und dann können auch die Fragen gestellt werden, wozu brauche ich eigentlich so viele Autos? also wie kann ich das Verkehrssystem ändern und so weiter. Also diese Fragen können überhaupt erst in den Blick genommen werden, können überhaupt erst vernünftig diskutiert werden, wenn sie nicht über den Umweg des abstrakten Reichtums gestellt werden, also über den Umweg von Geldfragen, von Finanzierungsfragen, von Verwertungsfragen, sondern direkt gestellt werden auf der Ebene des stofflichen Reichtums. Das wäre die Perspektive. Für eine Ausrichtung von sozialen Bewegungen, die sich gegen den Sparzwang wenden, stellt sich die Frage der Aneignung des stofflichen Reichtums aber durchaus sehr viel unmittelbarer, nämlich da, wo dieser stoffliche Reichtum auch greifbar ist. Ja, also wenn in Spanien oder auch in den USA oder anderen Ländern sich Menschen dagegen wehren, dass sie aus ihren Häusern geschmissen werden, weil sie die Raten nicht mehr zahlen können oder sich Bewegungen organisieren, um das zu verhindern, dann ist das eine bestimmte Form von Aneignung von stofflichem Reichtum, nämlich zu sagen, auch wenn es nicht, oft nicht so formuliert wird, ja, aber es wird im Grunde wird gesagt, das Haus steht da, ich brauche dieses Haus, ich will das haben, es ist mir egal, ob ich es finanzieren kann oder nicht. Und das ist eigentlich die Grundfrage, die überall gestellt werden müsste oder die Forderung, die überall gestellt werden müsste, zu sagen, wir brauchen das Schwimmbad, wir akzeptieren nicht, dass das geschlossen wird oder das Kulturzentrum oder der öffentliche Nahverkehr. Und es ist uns egal, ob das finanzierbar ist oder nicht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was wir brauchen. Und diese Frage stellen wir in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion und richten den Blick auf die Produktivität, die erreicht wurde, auf die stoffliche Produktivität, die erreicht wurde und auf dieses absurde Missverhältnis zwischen dieser stofflichen Produktivität und dem Zwang, diese Produktivität immer durch das Nadelöhr des Werts hindurchzulenken. Wenn nämlich dieses Nadelöhr des Werts akzeptiert wird, dann stellen sich diese Sparzwänge. Wenn wir es nicht akzeptieren, dann stellen die sich überhaupt nicht. Und ich denke, das wäre wichtig, das wirklich in die Diskussion zu bringen, weil gerade auch in der Linken, in der Mainstream-Linken zumindest, auch die Neigung besteht, immer Reichtum zu thematisieren in Form von Geld. Es ist genug Geld da, es muss nur anders umverteilt werden. Das ist die falsche Antwort auf die Krise. Der Reichtum ist da, aber der Reichtum ist nicht in Form von Geld da. Der Reichtum ist da in Form der Möglichkeiten, die diese Gesellschaft geschaffen hat, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen oder herzustellen. Und darauf sollten wir auch den Blick richten. Ja. Würdest du da vielleicht noch eine Prognose wagen, wie lange das denn noch funktioniert? Wie viel Staat, also das mir so, kann das jetzt nochmal 30 Jahre so gehen? Oder? Also 30 Jahre kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber es ist ungeheuer schwer. Das kann. Also ich traue mir da keine Prognose. Es kann durchaus noch einige Jahre oder vielleicht auch 10 Jahre oder gehen. Es hängt ja auch immer davon ab, wie weit eine bestimmte Politik akzeptiert wird. Das ist ja nicht nur, es ist auch eine Frage davon. Ja, wenn zum Beispiel diese Sparpolitik geschluckt wird in Griechenland, Spanien und so weiter. Ja, also der Widerspann ist ja da auch schon wieder auf dem Rückmarsch und je nachdem. Also da kann es durchaus sein, dass das in so eine Spirale von Verarmung und weiterer Staatsverschuldung einsetzt, in der irgendwie durch so Notstandsprogramme die Armen irgendwie befriedet werden oder noch der Hass abgelenkt wird oder quasi von selbst abgelenkt wird auf, also in rassistischer Form oder auch antisemitischer Form und so weiter. Also da gibt's sehr viele Faktoren, die da reinspielen. Auch autoritäre Regime wie Ungarn oder auch von der Tendenz her Berlusconi, ja, also so oder so technokratische Regierungen, die eingesetzt werden oder auch gewählt werden, weil es scheinbar keine Alternative gibt, soweit die eine Akzeptanz für sich erlangen können. Und der Konsens ist ja, wir müssen sparen, das ist nur die Frage, wo, und jetzt müssen wir uns halt ein bisschen zusammennehmen, dann kann das eine Weile gehen. Also da ist es nicht nur eine ökonomische Frage. Ich habe vielleicht nochmal so ein bisschen eine Wiederholungsfrage, aber ich werde das mit der Frage kurz nochmal erläutern können, dass ich ein bisschen als Kern des Prozesses, den du jetzt beschrieben hast, habe ich so ausgemacht, diese Abnahme der, also irgendwo hast du es beschrieben, als die Arbeitskraft ist nicht mehr die Hauptproduktivkraft, die Entwicklung. Und da stellst du mir dann die Frage sozusagen, und also du hast gesagt, es wird sozusagen durch die Technisierung Schritt für Schritt wird Anwendung von Arbeitskraft ersetzt durch Anwendung von Wissen auf die Produktion. Und wollte ich jetzt wissen, inwiefern das sozusagen bloß eine andere Art der Verausgabung von Arbeitskraft ist. Ja. Der Verausgabung natürlich Arbeitskraft nach Marx, ja, so wie er es beschreibt, die Verausgabung von Hirn, Herz und Muskel ist, das wäre dann bloß eine Verausgabung von Hirnkraft. Und sobald sie im wertbildenden Sektor passiert, dann eben auch wertbildend und in dem Sinne produktive Arbeit. Das Tippen auf eine Computertaste oder sowas halt. Und also das ist die eine Frage, ob du das nochmal erläutern könntest, wie, was du damit gemeint, genau gemeint hast und wie da in dem Zusammenhang vielleicht, also wie sich das verhält zum tendenziellen Fall der Profitrate oder ob das sozusagen das ist, was ihr damit meint, ja? Ob das deckungsgleich ist, dieser Prozess, den ihr da beschreibt, oder ob das Okay, wenn ich sage Anwendung des Wissens auf die Produktion, dann meine ich nicht die Frage, ob jetzt jemand mit viel Muskelkraft eine Maschine bedient oder ob er am Computer sitzt und einen Prozess steuert. Also der Mensch, der da am Computer sitzt und den Prozess steuert, der verausgabt seine Arbeitskraft in der unmittelbaren Produktion. Genauso wie der Arbeiter, der, was weiß ich, Schweiß überströmt oder irgendwelche Vorschlaghämmer, um diese Bilder zu bemühen, ja, also schon mal als Kontrast, ja, die dann so heroisiert wurden. Ist grundsätzlich das Gleiche. Aber der Unterschied ist der, dass der Mensch, der da am Computer sitzt und den Prozess steuert, ein Riesenaggregat an akkumulierten Wissen steuert, was nämlich in dieser Software und in den entsprechenden Maschinen, die von dieser Software gesteuert werden, drinsteckt. Und das ist in einem Extrem, das hat sich in einem extremen Verhältnis verändert. Das meine ich mit Hauptproduktivkraft ist das Wissen geworden. Dieses Wissen ist zwar irgendwann mal auch produziert worden. Ja? Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das haben jetzt nicht Menschen ausgedacht, das haben Menschen diese Maschinen produziert, die Algorithmen entwickelt für die Programme und so weiter. Aber wenn die einmal entwickelt worden sind, lassen sie sich beliebig reproduzieren und zwar ohne zusätzliche Arbeit. Ja? Also die zusätzliche Arbeit ist nur da, wo sie angewendet werden, da muss immer noch einer sitzen und bestimmte und den Überblick behalten, Prozess steuern und so weiter. Aber dieses Wissen, was schon in den Maschinen, in den Programmen etc. vergegenständigt ist, das stellt die Hauptproduktivkraft dar. Und deswegen kann heute mit einem Minimum an Arbeitskraft ein Vielfaches dessen produziert werden, wie vor 30, 40 oder 50 Jahren. Das meine ich mit dem qualitativen Bruch. Und dann sind wir bei einem Punkt, der nicht einfach der sogenannte tendenzielle Fall der Profitrate ist, sondern bei etwas Entscheidenderem, was bei Marx allerdings nur am Rande vorkommt oder in wenigen Passagen, nämlich ein absolutes Abschmelzen der Profitmasse oder der Wertmasse. Ja? Also der tendenzielle Fall der Profitrate, das wird ja immer so als zentrales krisentheoretisches Theorem bei Marx gesehen. Das heißt, relativ fällt der Profit, der pro eingesetzter Einheit Kapital gemacht wird, weil immer weniger Arbeitskraft im Verhältnis zum Sachkapital eingesetzt wird. Das ist ja so der Grundgedanke dabei. Da gibt es gegenwirkende Faktoren und so weiter. Aber wenn wir das nur mal für sich betrachten, dann heißt das, es kann durchaus die Masse an Arbeitskraft zunehmen, es können immer mehr Arbeitskräfte sein, in der Produktion beschäftigt werden, aber die Masse an eingesetztem Sachkapital steigt noch schneller. Das heißt, der Profit pro Kapitaleinheit sinkt zwar, aber insgesamt wächst die Masse an Wert. Zumindest denkbar. Ja? Kann man zwar auch zeigen, dass das letztlich nicht aufgeht und so weiter, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern der zentrale Punkt ist für mich und für uns, dass die Masse an Wert schrumpft, das heißt absolut immer weniger Arbeitskraft eingesetzt wird für die Produktion. Und das ist gewissermaßen der Todesstoß für die kapitalistische Produktionsweise oder das, was ihr letztlich die Grundlage entzieht, weil die Masse müsste wachsen und nicht schrumpfen. Das ist der Punkt. Ich habe eine Frage, zieht in die ähnliche Richtung, und zwar, ob du mal erläutern könntest, wie jetzt genau der zumindest Verlust von Arbeitskraft oder das Abschmelzen der Profitmasse dazu führt, dass immer weniger Realkapital akkumuliert. Also, wie ich es richtig verstanden habe, war das ja eine der Voraussetzungen oder der Kernpunkte. Mhm. Und ich habe noch nicht genau verstanden, wie also das einzuhandeln wird. Naja, du hast was weiß ich, eine bestimmte Summe an Kapital, sagen wir 100 Einheiten, und um dieses Kapital zu verwerten, wird Arbeitskraft in Bewegung gesetzt. Das heißt, dieses Kapital verteilt sich in einem bestimmten Verhältnis auf Maschineneinsatz und Arbeitskraft, sagen wir mal 10 Einheiten Arbeitskraft, 90 Einheiten Sachkapital, und das Kapital verwertet sich dann, wenn zusätzlicher Wert produziert wird, und dieser Wert, der zusätzliche Wert, wird ja nur durch die Arbeitskraft produziert. Wobei ich das jetzt mal so salopp sage, also es wäre noch die ganze Diskussion, wie kommt es eigentlich zur Produktion von Wert, das ist was Spezifisches für den Kapitalismus, würde ich sagen, also nichts Überhistorisches und so, aber das ist jetzt eine Diskussion, die nur die Arbeitskraft stellt durch die Verausgabung ihrer Arbeit Arbeitskraft in, also das Ergebnis ihrer Arbeit stellt sich in Wert dar. Und wenn jetzt aber, und dieser zusätzliche Wert vermehrt das Kapital. Also aus den 100 Einheiten werden dann vielleicht 110 Einheiten. Ja? Also hat sich um 10 Einheiten vermehrt. Und diese 110 Einheiten werden neu investiert. Die müssen ja neu, das Kapital muss sie immer wieder neu verwerten, sonst hört es auf, Kapital zu sein. Das heißt, diese 110 Einheiten müssen dann meinetwegen 11 Einheiten Arbeit in Bewegung setzen, um sich in gleichem Maße zu vermehren. Wenn jetzt aber die Produktivität so weit voranschreitet, dass aus diesen, dass aus diesen 100 Einheiten Kapital nicht mehr 10 Einheiten Arbeitskraft sind, sondern nur noch 4 oder 3, ja, dann reicht irgendwann die Masse an zusätzlichen Wert nicht mehr aus, du hast quasi nicht in jeder Periode mehr Arbeitskraft, die in Bewegung gesetzt, nicht 11 Einheiten, sondern nur 9 Einheiten und in der nächsten Periode nur 8 Einheiten. Das heißt, die Masse an Wert, die zusätzlich produziert wird, wird immer kleiner. Und damit lässt sich dann dieser Prozess der Akkumulation, der Verwertung von Kapital, der immer weiteren Aufhäufung von Zusatzkapital, lässt sich nicht fortsetzen. Also jetzt ein bisschen schematisch dargestellt, aber einfach um zu veranschaulichen. Ja. Es drückt sich darin aus, dass eben, was weiß ich, selbst in der Bundesrepublik Deutschland, die ja immer noch ein Industrieland ist, also auch von der Seite der Arbeitskraft her betrachtet, in den 70er Jahren rund 35% Beschäftigung im Industriesektor war und heute sind es noch 25 oder 27%. Also die Anzahl der Arbeitskräfte ist einfach abgenommen. Und in anderen Ländern ist der Prozess noch sehr viel deutlicher, weil Bundesrepublik Deutschland lebt ja davon, dass sie exportiert, also andere Industrien in anderen Ländern platt macht durch den Export. Ich habe vielleicht auch noch eine Frage. Und zwar haben Sie gesagt, dritte Revolution diesen Fluss der Arbeitskraft gebracht hat und dass die dritte industrielle Revolution wahrscheinlich nicht in Sicht ist. Da wäre meine Frage, ob nicht vielleicht so die stetige Entwicklung von Technologie oder vielleicht das Verschließen von neuen Märkten heute das Platzen verzögert, weil immer noch ganz kurz in neue Märkte erschlossen werden. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dass durch technologische Entwicklung neue Märkte geschaffen werden. Ja, also okay. Das wäre zum Beispiel ein 3D-Drucker, die Prognose, dass es bei jedem Haushalt steht. Also so jetzt keine großen Sprünge, aber irgendwie so Entwicklungen, die dann auch noch wieder. Ja, klar. Also es gab natürlich auch im Zuge der dritten industriellen Revolution neue Produkte, also Produktinnovation. Ich hatte eben den Unterschied gemacht zwischen Prozessinnovation, also Revolutionierung der Produktionstechnik, und Produktinnovation, Schaffung neuer Produkte, die dann auch neue Märkte erschließen. Gab es neue Produkte, ganz klar. Ne? Angefangen bei den Handys und überhaupt der Computer zu Hause und die Flachbildschirme und jetzt 3D-Drucker und was weiß ich alles. Klar. Nur diese neuen Produkte werden ja auch wieder produziert mit auf einer technologischen Grundlage, die ungeheuer durchrationalisiert ist schon. Ja, das heißt, diese neue Technologie geht quer durch alle Sektoren. Jetzt erfasst sie mittlerweile ja auch Verwaltungsapparate und so weiter. Und auch den Vertrieb, also dass der Kunde selber immer mehr die Zahlung selber macht und es gibt dann gar keine Kassen mehr. Und also da wird ja ganz viel Arbeit auch auf der Ebene wegrationalisiert. Und diese Technologie geht also quer durch alle Sektoren und jedes neue Produkt, was erfunden wird, wird immer schon produziert auf diesem hohen Niveau. Das heißt, es kann durchaus mal kurzzeitig ein Effekt sein eben in einem einzelnen Feld, aber aufs Ganze gesehen kompensiert das nicht die Masse an Arbeitskraft, die insgesamt wegrationalisiert worden ist. Ja. Das kann man, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das kann man an Zahlen auch durchaus zeigen. Ja. Und was ist mit der Möglichkeit, Kriege als Konjunkturmotor zu verwenden? Also bitte? Was ist mit der Möglichkeit, zum Beispiel Kriege als Konjunkturmotor zu verwenden, also mhm. als Kultur zu machen und dann so eine Jahre, also dann auch in dem Kapitalismus funktioniert, weil Wachstum möglich ist. Ja, das ist ja so eine. Ich denke, dass der Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einfach ursächlich mit den Kriegszerstörungen zusammenhing. Er fand ja auch in den USA statt, wo keine Kriegszerstörungen stattgefunden hatten und auch in anderen Ländern. Und Australien oder sowas. Ne? Japan gab es Kriegszerstörung. Das heißt, die Kriegszerstörung hat sicher einen gewissen Bedarf dann, also mussten neue Infrastrukturhäuser und so weiter, musste alles neu aufgebaut werden. Aber dieser Bedarf wurde unter Bedingungen hergestellt, also die Produkte dafür, die Massenarbeit auch erforderlich machten. Das heißt, es ist natürlich denkbar als Horrorszenario ein Atomkrieg oder sonst was, wo auch wirklich das Produktivitätsniveau extrem runtergebombt wird. Das ist als Horrorszenario durchaus denkbar, wo dann eben auch die Netze der IT und so weiter nicht mehr funktionieren und auf ganz niedrigem Niveau dann produziert werden muss, lokal, regional, was weiß ich, ist denkbar, aber als Katastrophe. Ja, als Katastrophe schon, nicht in diesem Sinne von, da wird eben einfach kaputt gemacht und da akkumuliert der Kapitalismus munter weiter. Das halte ich nicht für vorstellbar. Aber als, wie gesagt, als Horrorszenario, ja. Das gespart werden muss. Und dass man halt einfach sagt, nö, wir wollen hier unser Stadtrat haben und wir akzeptieren nicht, dass es hier nur Schuldenbremse gibt und einen Staatsfonds. Vielleicht daran anknüpfend, wie macht man das halt, dieses Anliegen laut? So, also alleine halt geht es halt nicht. Und natürlich ist man seit dem Jahr. Ja klar, also von als Wirtschaftsminister geht das sicherlich nicht, ja. Also ich denke, wichtig ist tatsächlich, diese Akzeptanz oder diesen Konsens anzugreifen. Und das wird sicherlich auch nichts zunächst mal wichtig sein, das überhaupt zu thematisieren. Also selbst da, wo man da nicht Erfolg hat damit, dass was weiß ich, Beispiel Stadtbad oder was auch immer, ne? Oder Schuldenbremse im Haushalt, im städtischen Haushalt meinetwegen. Ja. Also das anzugreifen, ist sicherlich erstmal auch eine Frage von Eingreifen in die entsprechenden Diskurse. Also deutlich machen, wovon sprechen wir eigentlich? Von welchem Reichtum sprechen wir eigentlich? Sprechen wir von, warum wird Reichtum immer über diesen Umweg des Geldes, der Verwertung thematisiert und nicht direkt die Frage gestellt, welche Möglichkeiten haben wir zur Produktion, zur Nutzung von Ressourcen, die da sind für alle und so weiter. Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Das andere ist, da gibt es, denke ich, keine Rezepte, aber es gibt immer Punkte, wo Bewegungen ansetzen können. Dann hängt es auch von der Stärke einer Bewegung ab. Also wie gesagt, wenn Bewegungen in Spanien sich querstellen, wo Menschen aus ihren Häusern geschmissen werden oder sich dann im Stadtteil auch bestimmte Dinge organisieren, um sich gegenseitig zu helfen, dann ist das ein Ansatz, das ist noch nichts Revolutionäres, aber es ist ein Ansatz, der auch, denke ich, auch entsprechend thematisiert werden sollte. Also da ist es auch eine Frage, wie wird es thematisiert? Ja, wird es thematisiert, dass gesagt wird, die bösen Banken sind schuld und die Spekulanten und hängt die Spekulanten auf und ich will mein Haus behalten, dann kriegt es eine falsche Schlagseite. Ja. Das ist aber häufig der Fall. Also es gab zum Beispiel in Freiburg glaube ich noch vor dem Crash, so eine Kampagne gegen Veräußerung von städtischen Wohnungen an Privatinvestoren. Und diese Kampagne war an sich richtig, fand ich, auch dagegen, aber wie sie geführt wurde von einem Großteil, war wirklich ideologisch mit einer sehr bedenklichen Schlagseite, ich sag's mal sehr, sehr vorsichtig. Also ebenso dieses Angriff auf Spekulanten, die Heuschrecken, die Blutsauger, also wo dann einfach ganz deutlich antisemitische Konnotationen oder Bilder verwendet wurden, um sich gegen diese Privatisierung zu wenden und statt zu sagen, wir wollen diese Häuser, wir wollen nicht, dass die privatisiert werden, weil wir schlicht und einfach nicht bereit sind, so hohe Mieten zu zahlen und aus den Wohnungen nicht geschmissen werden wollen, sondern wir wollen einfach, dass die Wohnungen sind da, wir wollen die auf einen Standard halten, wo wir gut wohnen können und wo wir sie uns leisten können. Da ist man noch nicht mal weg von Bezahlung, ja, aber schon mal auf der Ebene von in erster Linie steht das Bedürfnis, ja, und dazu muss ich nicht irgendwelche Spekulanten angreifen und als Schuldige benennen, ja, dann wird es schief oder sogar gefährlich. Also es ist immer auch eine Frage, wie wird eine bestimmte Aktion begründet? Und da gibt es Ansatzpunkte zur Aneignung von Reichtum. Wie wird jetzt hier in der Situation in Deutschland, wo einfach Bewegungen marginalisiert sind, wird es die kaum geben. Aber in Krisenländern, Griechenland, Spanien und so, sind durchaus mehr Möglichkeiten da, weil auch die Bewegungen stärker sind und eine gesellschaftliche Akzeptanz durchaus auch haben. Also wo auch eine Bereitschaft da ist, Bewegungen in der Öffentlichkeit zu unterstützen, weil einfach viel mehr Leute davon betroffen sind und die Absurdität dieser Situation nicht einsehen, ja, sparen zu müssen, wo doch eigentlich die 1 Million Häuser oder Wohnungen stehen leer in Spanien und einige hunderttausend Menschen sitzen auf der Straße oder sind bei Familie oder Freunden oder sonst wie untergekommen. Also das schreit ja danach, das zu deutlich zu machen, wie absurd das ist. Ja.